Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besetzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinburnum liegen. Unsere Geschichte beginnt recht melodiös in einer Spelunke in einem ziemlich verrufenen Viertel von Rom. Auf dem Weg vom Urlaub her kommt ein Leichenzug. Beim Jupiter, das bin ich froh, die Leiche ist mein Centurio. Das Begräbnis meines Decurio. Halt's Maul, kein Entschluss, du hättest uns noch die Patrouille auf den Hals. Die Patrouille? Ich gebe ja einen Dreck an die Patrouille. Das ist jetzt vorbei, Fürz. Noch nicht ganz, also sei still. Wie lange habt ihr gedient? 20 Jahre, wie alle. Aber morgen gibt uns Cäsar unseren ehrenvollen Abschied mit ein paar Parzellen Land als Prämie. Weißt du, was ich zum Cäsar sage? Nun, was sagst du denn zu Cäsar? Ich hab's ja gesagt, die Patrouille. Abführen! Am nächsten Morgen im Palast des Julius Cäsar. Nun, Centurio, wir sind im Begriff, einige von deinen Veteranen ehrenvoll aus der Armee zu entlassen. Haben sie sich wenigstens gut aufgeführt? Sie haben gut gedient, O Cäsar. Bis auf einen alten Säufer, der in 20 Jahren nicht ein einziges Mal nüchtern gewesen ist. Der Trunkenbold ist zurzeit im Gefängnis. Er hat dich nämlich letzte Nacht beleidigt. Mich beleidigt? Dem erteilen wir eine kleine Lektion. Sieh zu, dass er aus dem Arrest rauskommt und mir mit den anderen vorgestellt wird. Oh, willst du ihn den wilden Tieren vorwerfen lassen, O Cäsar? Viel schlimmer. Ich werde ihm was schenken. Wenige Stunden später im Hof. Achtung! Legion, Stillstand! Hey! Aber was meint er? Hey! Legion, Stillstand! Ja, ist ja gut. Legionäre, ihr habt eure 20 Jahre Militärdienst abgeleistet. Nach diesen paar lächerlichen Jährchen habt ihr jetzt noch das ganze Leben vor euch. Ihr habt Rom brav gedient. Zum Dank schenke ich euch Ländereien in den Kolonien. Du wirst dich in Emasus niederlassen. Und du bekommst eine Parzelle in der Nähe von Arelate. Für dich ist es Aquae Sextiae. Das ist er. Das sieht man. Für dich habe ich etwas ganz besonders Nettes. Ich schenke dir ein kleines Dorf am Ufer des Meeres in Arimorica. Ach so. Ein kleines gallisches Dorf, umgeben von befestigten Römerlagern. Und dann sind die Legionäre entlassen. Ave Claudius, müssen uns mal wiedersehen. Von der guten alten Zeit quatschen. Ja, alles in allem war es ja doch lustig. Was soll ich mit dem gallischen Dorf? Gallisches Dorf kann man doch nicht trinken, oder? Hochgenuss. Willst du ein Dorf kaufen? Nein, ich habe eine Parzelle in der Nähe von Nicea. Da baue ich dann Salat an. Ja, viel Vergnügen in Arimorica. Tschüss. Ein paar Tage später in einer Kneipe in Arausio, am Rande der Römerstraße 7. Wein! Ich will auch Wein bei Merkur! Du hast genug getrunken. Außerdem ist Polizeistunde. Los, bezahl jetzt. Bezahlen! Womit? Womit soll ich denn zahlen? Wie? Ah ja, Moment, Moment. Ich hab zwar keine Sesterzen. Aber ich bin doch reich. Und wenn du mir noch Wein gibst, bezahle ich dich mit einem Dorf. Mit einem Dorf? Ja, mein Herr, ein Dorf, ein wunderschönes Dorf am Meer Armorica. Well, schau dir diese Plakette an. Mit dem Siegel von Julius Cäsar, höchstpersönlich. Also du schenkst mir dieses Dorf für eine Mahlzeit und ein wenig Wein? Na, da muss ich meine Frau fragen. Vergiss auf dem Rückweg den Wein nicht. In der Küche. Und sieh mal, hier, ein amtliches Dokument mit dem Siegel von Julius Caesar, wo ich doch schon immer davon geträumt habe, ein Stückchen Land zu besitzen. Also, Gelatine. Zugegeben, das klingt verführerisch. Hier bekommt mir das Klima nicht. Und in Aremorica soll doch so gute Luft sein. Und schließlich ist ein Wirtshaus nicht gerade die ideale Umgebung für ein junges Mädchen. Ja, zumal unsere kleine Ticine nie sehr froh darüber war, von Lucrezia hierher zu ziehen. Wir könnten die Wirtschaft verkaufen. Kurz darauf. Majestät, einverstanden. Oh ja, das kleine Dorf, das für ein Glas Wein und ein Stück Brot den Besitzer wechselt, liegt direkt am Meer. Es handelt sich um ein typisches kleines gallisches Dorf mit seinen Kriegern, Handwerkern, Kaufleuten, seinen Druiden und seinem Barden. Dort unten liegt unser Dorf. Scheint bewohnt zu sein, unser Dorf. Aus den Häusern steigt Rauch auf. Ach, mein Papa, la Papp, wir sagen den Bewohnern einfach, sie sollen verschwinden und die Sache ist geritzt. Wenn sie das Siegel Cäsar sehen, fällt ihnen das sofort das Herz in die Beinkleider. Warum gehen wir nicht zurück nach Lutetia? Auf dem Land langweilt man sich zu Tode. Du bist überhaupt nicht gefragt, Zechi. Werfen die hier immer mit ganzen Hinkelsteinen? Entschuldigt bitte, ich bin dabei, meinem Hund das Apportieren beizubringen. Alter Dickkopf, ich hab dir doch gesagt, dass der Hinkelstein zu groß ist. Oh ja, bei Herrn Asterix hat jede Sache einen Haken. Entweder ist der Hund zu klein oder mein Hinkelstein zu groß. Irgendwann wirst du mit deinen Hinkelsteinen noch jemanden erschlagen. Habt ihr das gehört? Seit wann ist ein Hinkelstein gefährlich? Bei Pilzen will ich nicht sagen, aber ein Hinkelstein. Die Spinnen! Naja, ihr müsst doch hier so eine Art Häuptling haben oder sowas. Ja, wir haben eine Art Häuptling. Du findest ihn in dem Haus da vorn. Lass uns nicht allein mit diesen Verrückten. Naja, schon gut, aber die sind gar nicht verrückt. Vielleicht ein bisschen rustikal. Ja, aber würdest du deinen Häuptling holen gehen? Es geht um eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit. Gut, ich gehe. Und kurz darauf... Wer bist du? Was willst du von mir? Ich heiße Otto Petix. Ich möchte dich ersuchen, mit deinen Leuten mein Dorf zu verlassen. Wie bitte? Ich sage, dass dieses Dorf mir gehört und dass ihr es alle miteinander zu verlassen habt. Ich beabsichtige, ein Gut daraus zu machen. Übrigens, hier ist die Besitzurkunde. Träger, hol mir das mal her. Jawohl, Chef. Allein konnte ich euch wirklich nicht halten, Chef. Schon gut. Bring her das Dokument. Die Unterschrift. Schau dir die Unterschrift an. Asterix, sieh dir das an. Seht euch das an. Jetzt mal im Ernst. Man hat euch reingelegt. Nee, aber das Dokument, die Unterschrift. Man kann nicht verschenken, was einem gar nicht gehört. Julius ist im Besitz von ganz Gallien, mit Ausnahme dieses Dorfes. Also verschwindet ganz schnell. Es lebe Majestix, unser Chef! Sowas von Geschäftsmann wie du. Wir waren so zufrieden in Lutetia. Aber nein, wir mussten die Kneipe kaufen, weil der Herr lieber im Süden leben wollte. Aber Tienchen... Und dir war es völlig egal, wie mir dort das Klima bekommt und ob das Milieu für Zechine das Richtige ist. Und dann hast du alles wieder aufgegeben. Für einen Marmorbrocken ohne Wert. Ach, wenn ich nur an meine Schwester denke, die Potzblitz geheiratet hat. Potzblitz ist ein Schwachkopf. Kann sein, aber immerhin ist er ein reicher Schwachkopf, der es zu was gebracht hat. Ach, was hatte meine arme Mutter selig doch recht. Orthopädix, du, komm mal her. Lass uns ein bisschen beiseite sprechen. Du hast wohl Ärger, wie? Nun ja, jetzt weiß ich aber nicht, wohin ich gehen soll. Ich könnte natürlich nach Lutetia zurück. Aber wenn du die Familie meiner Frau kennen würdest... Wem sagst du das? Wirklich? Ist es bei dir auch so? Psst, nicht so laut. Also pass auf, ich will dir helfen. Was bist du von Beruf? Na ja, da war ich Gastwirt. Ausgezeichnet. Wir haben noch keinen Gastwirt im Dorf. Neben dem Haus von Verleinix, dem Fischhändler, steht noch eins leer. Da drin will kein Mensch wohnen, weil es so riecht. Aber für den Übergang? Wenig später. Aussteigen, wir bleiben. Sehr gut. Es ist dir also immerhin gelungen, deine Rechte geltend zu machen. Ja, beinahe. Ich habe eine Entschädigung bekommen. Hallo, ihr da unten. Worauf wartet ihr noch? Helft mir vom Wagen. Ich? Gut. Och, ihr seid ja noch leichter als ein Hinkelstein. Du kannst es aber mit den Frauen, Obelix. Hey, ihr könnt mich jetzt loslassen. Bitte sehr, der Häuptling gibt uns dieses Haus, um eine Gastwirtschaft aufzumachen. Was? Wir haben unsere schöne Gastwirtschaft in Arausio aufgegeben, nur um hier in diesem jämmerlichen Dorf, das noch dazu uns gehört, wieder eine aufzumachen? Aber wenn sie uns das Dorf doch nicht geben wollen. Wir fahren zurück nach Lutetia, zu Onkel Potzblitz. Nein. Wir werden uns hier sehr wohlfühlen. Die frische Luft. Frische Luft? Findest du wunderbar bei diesem Gestank nach fauligem Fisch? Dann lüften wir eben. Und außerdem ist das der Duft des Meeres. Fische, die so riechen, haben das Meer schon lange nicht mehr gesehen. Einige Zeit später wird Verleinix durch Hammerschläge aus seinem Haus gelockt. Orthopädix bringt ein Schild an. Gasthaus zur frischen Brise. Ich hoffe aber, dass er da drin nicht auch kocht. Wenn ich irgendwas nicht ausstehen kann, dann den Geruch von Bratfett. Da seid ganz beruhigt, Nachbar. Übrigens, heute Abend ist Eröffnung. Das ganze Dorf ist eingeladen. Und am Abend versammeln sich alle zur Einweihungsfete im neuen Wirtshaus. Hier riecht so komisch. So, finde ich nicht. Und dabei hatte ich schon Angst, es würde nach Bratfett riechen. Aber nein. Gute Miene, hier stelle ich dir Orthopädix, unseren neuen Gastwirt, vor. Und hier ist meine Frau Gelatine. Angenehm, Madame. Angenehm, Madame. Ganz reizend habt ihr es hier, meine Liebe. Schade, dass es nach Fisch riecht. Nach Fisch? Meine Liebe, wir haben genommen, was man uns gnadenhalber zugewiesen hat. Ich könnte mir denken, dass es bei euch angenehmer riecht. Ihr riecht nach Fisch? Es ist ganz normal, meine Liebe. Schließlich bin ich die Frau des Chefs. Chef? Wovon, meine Liebe? Dieses Dorf gehört meinem Mann. Gelatine, meine Liebe, komm, hilf mir die Gäste bewirten. Madame, für eine Fremde habt ihr euch entschieden, im Ton vergriffen. Ja, gute Friedliches. Hallo, Sambari, bring mir den Vorrat. Und jetzt kommt eine Freiziegenmilch für jeden. Doch dafür ist es bereits zu spät. Langsam wird es morgen. Hör auf zu weinen, Mami. Die Gäste sind alle weg. Ja. Du hast da recht gehabt, Gelatine. Die sind verrückt hier. Ja, wir gehen weg von hier. Weißt du was? Wir gehen nach Lutetia. Ah, schick. Kommt nicht in Frage. Wir bleiben. Ja, aber ich dachte, aber der Streit... Der Streit? Was für ein Streit! Das ist nur dieses schreckliche Weib. Hat mich beleidigt. Ihr Haus ist unser Haus und dieses Dorf ist unser Dorf. Wir werden sie alle rausjagen. Den Chef verjagen? Aber der ist doch recht sympathisch. Stören wir? Wir möchten gerne helfen, den Schaden von heute Nacht zu reparieren. Ihr müsst wissen, dass unsere Freunde nicht schlecht sind. Höchstens ein bisschen wild. Vielleicht ein bisschen, vielleicht. Ich habe euch ein frisches Wildschwein zum Frühstück mitgebracht. Na, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Oh, doch, im Gegenteil. Wir werden euch diese reizende Geste nicht vergessen. Umso mehr, da mein Orthopädix die Absicht hat, Chef dieses Dorfes zu werden. Wie? Chef des Dorfes? Und ich? In unseren Gesetzen steht ausdrücklich, dass jeder das Recht hat, von den anderen zum Chef gewählt zu werden. Hat er die Stimmenmehrheit, so löst er den vorherigen Chef ab. Ich werde ihn aus dem Dorf werfen. Jawohl. Er soll sich doch blamieren. Wenn er sieht, dass ihn keiner als Chef haben will, zieht er bestimmt ab. Der und sein fettes Weibstück. Denen werden wir zeigen, wer hier Chef ist. Sie oder ich. Orthopädix? Ja? So. Du willst also statt meiner Chef werden? Tja. In der Tat. So? In 14 Tagen ist das Fest des Gottes Luke. Wenn an diesem Tag euer blöder Mann mehr Anhänger hat als meiner, wird er Chef des Dorfes. Abgemacht. Majestix macht sich zwar nicht eigentlich Sorgen, trotzdem schickt er Trubadix los, um die Stimmung im Volk zu erkunden. Er kehrt bald zurück. Na und? Methusalix ist für dich. Er sagt, er habe nichts gegen Fremde, aber man müsse sie fortjagen. Den anderen ist es egal, Hauptsache, es gibt weiter Wildschweine und Römer. Automatix dachte, ich wollte singen. Deshalb hat er mich gehauen, bevor ich ihm die Frage stellen konnte. Und du selbst? Gibst du mir deine Stimme? Oh, du bist wie die anderen. Du hast meine Stimme nicht besonders gern. Ich? Aber ich bin doch ganz begeistert von deiner Stimme. Wirklich? Dann hör dir doch mal meine neueste Komposition an. Oh, Wildschwein klein, oh, Wildschwein klein, stieß mir mein Hüngerlein. Genug! Raus hier! Das ist ja nicht zu aushalten! Meine Stimme gebe ich dem anderen. Vielleicht ist er nicht so barbarisch wie du. Minchen, ich frag mich, ob wir nicht eine Dummheit gemacht haben. Eine Stimme habe ich bereits verloren. Na schön, dann sprich mit dem Volk. Rüttle es auf. Und so versammelt man sich. Meine Freunde, einige erdreisten sich, euch vorzuschlagen, den Chef zu wechseln. Ich bin sicher, dass euch das genauso lächerlich vorkommt wie mir. Raus, Fremde, raus! Gut, schon recht, Methusalix. Wenn wir denselben Chef behalten, wird dann auch die Frische der Ware, die gewisse Händler anbieten, besser überwacht? Darauf werde ich achten, Automatix. Ich werde drauf achten. Das wär's wohl. Ich habe verstanden. Beim Teutates! Jetzt reicht's aber! Sollen doch die Unzufriedenen abhauen! Ich wusste gar nicht, dass einer meiner Träger unzufrieden ist. Später im Fischgeschäft. Oh, was seid ihr aber elegant, Frau Yellow Submarine. Wie? Ach, das ist doch nur meine Schürze zum Fischeputzen. Sehr kleidsam, wirklich. Wollt ihr Fische kaufen? Oh ja, wir essen wahnsinnig gern Fisch. Gebt mir gleich ein Dutzend. Ein Dutzend? Von welchen? Von welchem ihr wollt. Die sehen ja alle so lecker aus. Kaum ist die Kundin aus dem Laden. Weißt du, die ist ganz nett, die Frau. Wollen wir nur hoffen, dass sie ihn nicht brät, ihren Fisch. Ich kann Fettgeruch nicht ausstehen. Na, habe neue Anhänger gewonnen. Ja, sicher, Tine, aber ich weiß nicht, worauf wir uns da eingelassen haben. Wollen wir nicht doch lieber aufgeben? Kommt gar nicht in Frage. Vergrabt das Dutzend Fische hinterm Haus. Ich kann ja nicht mehr atmen hier. Ja, wird gemacht. Zechide, Liebes, ich glaube, das dicke Monstrum da mit seinen Hinkelsteinen hat eine Schwäche für dich. Du solltest mal mit ihm reden. Reden mit dem, der Obelix heißt? Weshalb denn nur? Um deinem Vater zu helfen, Chef des Dorfes zu werden. Was denn sonst? Oh Mama, Papa hat recht. Lass uns nach Lutetia zurückgehen. Aber Zechi, wenn dein Vater Dorfchef würde, könntest du doch oft nach Lutetia fahren und Kleider und Schmuck kaufen. Oh, Kleider, Schmuck? Natürlich. Die des Häuptlings hat wie eine Prinzessin geschmückt zu sein. Zechi geht also mit Obelix in den Wald. Wildschweine suchen. Später dann im Gasthaus. Also, wie es war? Er hat mir einen Haufen Wildschweine da gefangen und ich konnte auch mit ihm reden. Ich habe ihm gesagt, wenn Papa nicht Chef wird, müsste ich auch von ihr weggehen. Ich glaube, das hat gewirkt. Orthopädix, vergrab mal diese Schweinereien hinterm Haus. Wird gemacht. Wenn in Hunderten von Jahren mal einer hier nur so zum Spaß Ausgrabung hinter diesem Haus macht, dann wird er sich ziemlich wundern. An diesem Abend ist Obelix bei Asterix, da er keine Zeit hatte, für sich selbst ein paar Wildschweine zu fangen. Obelix, Obelix, ich bin gekümmert. Die Stimmung im Dorf wird immer schlimmer. Da frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn Orthopädix mit seiner Familie fortginge. Und warum? Ja, weil alle miteinander streiten und weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir immerhin von Römern umgeben sind und... Streite nicht! Zur gleichen Zeit im Wirtshaus. Wir kommen auf ein Gläschen zu euch. Und da ihr Fisch so gern mögt, haben wir euch einen mitgebracht. Er ist besonders gut abgehangen. Ja, ich hole schon mal die Schaufel. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, wissen Sie, ich habe meine Truhen randvoll mit Fischen. Der Fang war gut letzten Sommer. Besser als bei den Wildschweinessern. Fisch ist viel besser als Fleisch. Orthopädix ist für Tage, an denen es auch Fisch geben darf. Ich mag lieber Fleisch. Genau. Orthopädix hat beschlossen, dass wir an Fischtagen auch Fleisch reichen. Und umgekehrt. Eine Ziegenmilch. Noch eine. Wenn er seine Sorgen in Ziegenmilch ertränken will, hat er Streit mit Asterix. Aha. Er hat Streit mit Asterix. Auch bei Majestix sitzt man zusammen. Und dann habe ich gesehen, wie sie in das Gasthaus des Fremden gegangen sind. Trubadix, Verleinix und Obelix. Und Obelix? Tja, sag das was. Was denn? Wenn Orthopädix Lust hat, Chef zu werden, dann lass ihn doch. Nee, im Leben. Diesem Usurpator das Feld räumen. Niemals. Es wird immer schlimmer, Minchen. Schau, selbst Obelix. Und vielleicht hat Asterix recht. Hauptsache, man hat ein ruhiges Leben mit Wald, Wildschweinen, Römern, Freunden. Du gibst dich geschlagen, weil du zu lasch bist. Wir haben eine Waffe, nämlich den Zaubertrank unseres Druiden. Los, wir trinken den Zaubertrank und werfen sie raus. Das kommt gar nicht in Frage. Der Zaubertrank darf uns nur zur Verteidigung dienen, aber nicht, um uns gegenseitig zu verhauen. Schlösslinge seid ihr, Memmen! Ich weiß, was ich zu tun habe. Miraculix, verweigerst du mir tatsächlich den Zaubertrank? Ja, tatsächlich. Kommst du, Asterix? Ich komme. Ich frage mich, was noch alles kommt und die Lage kompliziert. Aber, sag mal, gibt es hier nicht einen Typen, der in Arausio eine Kneipe hatte? Orthopädix? Das ist der Wirt von dem Gasthaus da vorne. Danke. Aber die Kompanie. Der Mann, der mir das Dorf verkauft hat. Eben. Kein Entschluss zu euren Diensten. Was wollt ihr von uns? Zuerst mal was zu trinken. Wir haben nur Ziegenmilch. Sehr gut, das erklärt, warum ihr so trüb aus der Wäsche schaut. Aber ich werde das ändern. Was wollt ihr hier? Ich habe nicht sehr viel Glück gehabt seit unserer letzten Begegnung. Ich habe mich in allen möglichen Berufen versucht. Ich heuerte sogar auf einem Piratenschiff an. Leider ist es versenkt worden. Und unter diesen Umständen nehme ich jetzt das Dorf, das mir Cäsar geschenkt hat, wieder an mich. Er hat es mir doch verkauft. Es ist nicht erlaubt, von Cäsar verliehene Ländereien an Gallier zu verkaufen. Orthopädix ist gerade dabei, Chef des Dorfes zu werden. Und er gibt euch den Befehl, von hier zu verschwinden. Verschwindet! Schau mal, Kleiner. Ich habe ein Souvenir aus der Legion mitgebracht. Was geht hier vor? Raus, du Zwerg! Was? Das ist doch nicht möglich, dass das ganze Dorf davon hört. Holler, Mann! Ich komme wieder. Hier in der Gegend gibt's Römerlager voll von Legionären, die nur darauf warten, die Interessen eines Veteranen zu wahren. Von was für Interessen ist hier die Rede? Ach wo, es ist überhaupt nichts. Das war nur ein Trunkenbold. Sowas kommt vor in Gasthäusern. Danke für eure Hilfe, Asterix. Spät in der Nacht am Eingang des befestigten Römerlagers Laudanum. Ein Vertreter der Legion wünscht den Chef dieser Garnison zu sprechen. Optio! Halt den Schluss, was machst du denn hier? Claudius Hoogenus, du bist wieder bei der Armee? Wie du siehst, in Nizza. Da habe ich's nicht mehr ausgehalten. Salat pflanzen, Salat gießen, Salat stechen, das tötet einem den Nerv. Ich habe mich eben noch mal für 20 Jahre verpflichtet. Als höherer Dienstgrad natürlich. Und du? Und dein Dorf? Das ist es eben. Darüber muss ich mit deinem Chef sprechen. Das ist kein Problem. Aber Centurio, Zusammenschluss, ein Veteran wünscht dich zu sprechen. Soll reinkommen. Aber Centurio. Ein Gallier hat mir das Stück Land gestohlen, das mir Cäsar zur Entlassung als Prämie gegeben hat. Vollkommen rechtswidrig. Aber das haben wir gleich. Wo liegt das Land? Nicht weit von hier. Es ist das erste Dorf in Richtung Meer. Was? Das Dorf der Verrückten? Cäsar hat dir das Dorf mit den Verrückten geschenkt. Das ist wahr. Ich bin Zeuge. Optio. Wenn ich deine Meinung hören will, lasse ich dich rufen. Diese Gallier sind schrecklich. Sie haben Druiden, die ihnen magische Tränke brauen und sie damit unbesiegbar machen. Vergiss doch das Ganze. Warum kommst du nicht einfach wieder zur Armee, wie die anderen Schwache, wie dein Freund? Nein, ich will mein Dorf. Cäsar hätte es bestimmt nicht gern, wenn ein Gallier an Veteranengeschenken profitieren würde. Oh ja. Wenn ich ihm das sage, hat er das gar nicht gern. Also, wir werden bereit sein. Zum Glück habe ich gerade neu entwickelte Waffen bekommen. Danke, O Centurio. Hey, Optio. Übrigens, du bist nicht mehr Optio. Du bist Legionär zweiten Ranges. Am nächsten Morgen im Dorf. Obelix, bist du mir noch böse? Sagt Asterix und macht Stups. Quatsch, sagt Obelix und macht. Ah, auch, Asterix. Hast du dir was getan? Entschuldige bitte, ich vergesse immer, dass ich als Kind in den Zaubertrank gefallen bin. Stimmt für mich, alle, für mich, meld mich zum Chef. Ich gebe ja zu, dass die Spinnen unsere Kumpels. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube, es gehen schlimme Dinge vor. Denk dir mal, gestern Abend bin ich in das Gasthaus gegangen, weil ich einen Schrei gehört hatte und... Ah, du bist zu Zechi gegangen. Guten Tag, Asterix. Guten Tag, Zechi. Wollen wir wieder in den Wald gehen? Wildschweine jagen? Nein, danke. Oh, Asterix, ich wollte dir nur sagen, dass du ganz toll gewesen bist. Bis bald! Oh, du bist also ganz toll gewesen. Na gut, was weiß ich. Ich wollte dir sagen, dass... Die ganz tollen Leute brauchen überhaupt nichts erklären zu wollen. Erklären? Jetzt hör mir doch mal zu. Also, während alle nur daran denken, Chef zu werden, passieren hier sehr ernste Dinge. Da ist ein Römer, der... Obelix, wieso marschierst du jetzt bei Methusalix mit? Ich sag Majestix Bescheid, er ist schließlich immer noch unser Chef. Nein, mein Herr, es kann überhaupt keine Rede davon sein, an deine Anhänger Zaubertrank zu verabreichen. Ebenso wenig an andere Leute. Mit Zaubertrank. Majestix? Lass mich bloß in Ruhe, du. Wenn du was zu sagen hast, dann wende dich an deinen Freund, den Druiden. Aber... Niemand kriegt was. Ein für alle Mal. Wie er meint, wenn mir keiner zuhören will, gehe ich eben selbst nachsehen, was bei den Römern los ist. Entschlossen stapft Asterix durch den Wald. Was? Das ist der Himmel, der uns auf den Kopf fällt. Das kommt vom Lager Laudanum. Am Römerlager bietet sich Asterix ein erschreckendes Bild. Riesige Felsbrocken kommen massenweise über die befestigten Wälle geflogen. Katapulte! Sie haben Katapulte! Ich muss die anderen warnen! Doch im Dorf scheint es gerade eine Versammlung zu geben. In der Mitte sitzen an einem Tisch Majestix, Orthopädix und Tubadix. Was machen die denn da? Majestix und Orthopädix haben beschlossen, sich in einer Podiumsdiskussion der Öffentlichkeit zu stellen. Hört mich an! Diese Sanduhr hier ist unser Zeitmesser. Ich bitte euch also, eure Redezeit nicht zu überziehen. Bevor ich anfange, möchte ich gern wissen, ob unser Schlichter wirklich unparteiisch ist. Eure Redezeit ist abgelaufen. Jetzt hört mir endlich zu, die Römer! Ruhe, sind im Mund! Ach, ich geb's auf. Du bist seit geraumer Zeit Chef dieses Dorfes. Frage, was hast du eigentlich geleistet? Ist dir das Tiefgesehen deines Volkes überhaupt bewusst? Oder hast du wenigstens neue Betriebe hier angesiedelt? So, jetzt komm ich. Und wenn du die Sanduhr auch nur berührst, hau ich dir einen runter. Dieser Einschüchterungsversuch gegenüber dem Unparteiischen ist bezeichnend für eine ganz bestimmte Grundeinstellung. Das hat gesessen. Haltung, meine Liebe. Was ich für die Ansiedlung von Industrie getan habe? Hier habe ich die Zahlen. Dieses Jahr wurden allein 12 Ambosse verkauft, was eine Umsatzsteigerung von 100% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zahlen? Ja, die kann man so und so sehen. Und der Handel pfeift auf dem letzten Loch. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Fischhandel. Also bitte, bleiben wir doch sachlich. Bravo! Soll ich mich mal zu deinen Fischen äußern? Oh, Mütze, lass das doch. Übertreib dir aber, meine Gnädigste. Doch da bricht schon die Hölle über das kleine Dorf herein. Was ist denn los? Das ist es ja, was ich euch sagen wollte. Die Römer greifen mit Kriegsmaschinen an. Komm, Asterix. Miraculix, wir brauchen den Zaubertrank, schnell. Ich hab Nein gesagt. Ja, es ist alles meine Schuld. Ich hätte uns warnen müssen. Ich werde zu den Römern gehen. Ich muss mit ihnen sprechen. Nein, sie wird nicht was erklären. Miraculix, der Zaubertrank. Nicht für mich, für Orthopädix. Oh, na, das ist was anderes. Asterix, sorg dafür, dass sich die Römer gedulden, bis ich in der Küche fertig bin. Obelix, gehen wir. Pass mal auf. Wir machen es wie sie. Den Hinkelstein. Oh. Ab! Was? Ein ganzer Katapult im Eimer. Die da drüben haben auch Kriegsmaschinen. Wir müssen der Sache ein Ende machen. Ein Stoß in das Tor mit der Rahme. Inzwischen. Fertig, Kinder. Und kurz darauf sind unsere Gallier wieder in alter Form. Sie kommen raus. Ja, wer haben wir denn da? Nein, tut mir nichts. Ich bin Chinese. Wenn ihr euch verhauen wollt, dann mit Militär. Der da hinter mir ist ein Kamerad, der verlängert hat. Aber was, ich will dir nichts antun. Im Gegenteil. Ich bin hier, um dir dein Eigentum zurückzugeben. Das Geschenk Cäsars. Über alles Weitere sprichst du am besten mit Häuptling Majestix und seinen Freunden. Während die Römer ihre Trümmer zusammenfegen, versammelt man sich auf dem Dorfplatz. Nun bin ich endlich überzeugt, dass du einen guten Dorfchef abgeben wirst, Orthopädix. Oh, ich habe aber nicht die geringste Lust, Häuptling zu werden. Außerdem glaube ich nicht, dass ich für das friedliche Dorfleben geschaffen bin. Ich bin halt ein alter Lutetia. Aber Orthopädix... Ruhe! Ich habe gesagt, wir gehen nach Lutetia. Basta! Das wolltest du doch immer, oder etwa nicht? Kannst kaum erwarten, das alles dem fetten Trottel Potzblitz zu erzählen. Oh, Papa, toll! Jetzt halten wir aber ein Fest, Mann. Kommt, meine Liebe, ich zeige euch, wie man bei uns Wildschwein zubereitet. Also da, wo wir waren, im Süden, tut man Kräuter dran. Ich habe welche mitgebracht. Das schmeckt euch bestimmt. Gefällt euch Lutetia, meine Liebe? Und wie? Übrigens wohnt dort auch meine Schwester. Was für ein Zufall. Ich habe einen Bruder dort. Oh, ihr müsst uns unbedingt seine Adresse geben, gute Miene. Nur einer ist traurig. Obelix. Er leidet an gebrochenem Herzen. Obelix, bist du traurig? Und dann macht Asterix Stups und da macht auch Obelix. Aber Asterix, was ist denn passiert? Obelix und ich sind wieder versöhnt. Ja. Versöhnung aller Orten übrigens. Alle sitzen wieder traulich vereint im Kreis und am Sternenzelt beim Festmahl. Wirklich alle. Denn man sollte bedenken, dass sich das vor langer, langer Zeit abgespielt hat. So ungefähr 50 Jahre, bevor unsere Zeitrechnung begann. Und in jener Zeit wurden gewisse Dinge noch nicht allzu ernst genommen. Oh,